Bibel und ein, das Leben, was die biblische Kerygma, das überhaupt nicht zu verstehen, ja, es wäre überflüssig und wir könnten gleich eine Regel und ein Prinzipienlehrbuch für ein widerspruchsloses Leben anempfehlen für die, das Volk, das es doch bitte schön so leben möchte. Das ist aber die Bibel nicht, sondern die Bibel bringt nun gerade dieses zum Ausdruck und zur Mitte. Wenn das so ist, muss man sagen, dass diese Acht Metaphysik sehr unbiblisch ist und wesentliche Motive, Intentionen, Mitteilungen, ja Ereignisse, insbesondere das Ereignis und Grundkerygma christlicher Verkündigung, nämlich das Ereignis von Kreuz und Auferstehung, außen vor lassen muss. Man muss sich von daher wundern, wie eine solche Acht Metaphysik innerhalb einer Institution, die sich dem biblischen Kerygma verbindlich verpflichtet, weil es überhaupt so lange hat, als das generell Verbindliche Platz halten können. Das ist sehr merkwürdig. Das ist eine Art Gnosis, könnte man sagen, und das, obwohl christliche Tradition von Frühzeit an ein Bewusstsein hatte, zur Differenz von Glauben und Gnosis. Sehr merkwürdig. Ich stelle das hier nun mal als Frage. Das aber, meine Damen und Herren, ist die Frage, die Heidegger als Katholiken und Theologen völlig erschlagen hat. Das hat er sozusagen ein Leben lang nie begriffen, beziehungsweise nur so begreifen können, wie er das darstellt. Es ist also eine Auseinandersetzung mit dieser Art Tradition, scheint mir. Und wenn der Bruder des Heidegger, Fritz Heidegger, sagt, Heidegger habe immer eigentlich nur über Gott nachgedacht, so scheint mir das darin das Wahre zu sein, dass ihm der Gott einerseits als Mysterium faszinosum und gleichzeitig in dieser Art der Tradition als ein Mysterium tremendum erschienen ist, das ihn erstmal sprachlos auch gemacht hat. Und die heidegische Sprachsuche, meine Damen und Herren, denke ich, kommt nicht aus einer Sprachfülle, sondern aus einem Verschlagensein der Wahrnehmung und der Sprache, einer Stupefaktion, aus der er mühsam heraus diese seine eigene neue Sprache gefunden hat. Ich sage hier nichts anderes, als was wir eben gehört haben, nur in einer anderen Weise. Ich sagte, das sind Themen, die ich eben angeschnitten habe, als Lebensaufgaben und Schicksalsnötigen, die von der christlichen und biblischen Botschaft zentral angesprochen werden und die den christlichen Glauben, wie jedermann weiß, zutiefst berühren. Also der Zusammenhang von Sünde und Schuld mit Erlösung, wie der Zusammenhang einer Einheit und einer Verwandlung von Kreuz und Auferstehen als den zentralen christlichen theologischen Themen. Ist ein Verständnis solcher Zusammenhänge, gerade und insbesondere von Kreuz und Auferstehung, möglich, gemäß der tradierten Metaphysik muss man sagen, dass Kreuz und Auferstehung kaum oder kein Thema ist. Die philosophische Frage stellt sich nun hier so, muss man strikt unterscheiden, wie das ja die Metaphysik tat und sagte, wir sind nur eine Präambula Fidei, das Eigentliche des Glaubens macht die Theologie in einer Art Arbeitsteilung, Philosophie als die Antilla Theologia, als Präambel und das machen die Theologen, wobei aber es so war, dass diese Ancilla doch auch Regina war, Sklavin und Königin zugleich. sodass das Ganze der Theologie natürlich philosophisch-metaphysisch formiert und bestimmt war. Also muss man sagen, geht das arbeitsteilig, sodass wir sagen und weiterhin sagen müssen, die Philosophie macht die allgemeinen und grundlegenden prinzipiellen Voraussetzungen und die Theologie dann, die darf sich solchen besonderen christlichen Fragen widmen. Mit Heidegger, aber auch ohne ihn muss man sagen, dass das nicht geht, sondern dass auch das theologische Verständnis des Zusammenhangs von Kreuz und Auferstehung geprägt und vorgeprägt ist von den metaphysischen Voraussetzungen, wie man so etwas überhaupt begreiflich darstellen und mitteilen kann. Wir haben uns aber daran gewöhnt, dass es zweierlei Wirklichkeiten gibt. Eine Wirklichkeit, die man vernünftig erfassen kann, und eine Glaubenswirklichkeit, an die man nur glauben kann. Gibt es aber denn nun gegenüber einer Logik des Vernünftigen, in der der Satz des Widerspruchs zum Beispiel seinen Platz hat und anderes, auch eine Logik der elementaren Probleme, ja sogar eine Logik von Lust und Leid, eine Logik von Schmerz und Freude, ja sogar eine Logik des Unvernünftigen der Geschichte? Das ist die große Frage, die man dann stellen wird und muss. Die großen Philosophen der Neuzeit, die gerade ihre Philosophie darin gesehen haben, nicht das Selbstverständliche und Allgemeingültige zu artikulieren, das war schon da, sondern gerade eine Logik des Widerspruchs und Widersprechens zu entwickeln, eine Logik des Schmerz-Lust-Verwandelns, eine Logik von Schuld und Erlösung waren eben, wie wir wissen, Hegel und waren, wie wir wissen, Nietzsche. Diese waren es im 19. Jahrhundert, die darin ihren Emphase hatten. Hier nicht zu sagen, es gibt eine Logik des Vernünftigen und dann eine Logik des Transvernünftigen. Und das mag man dann glauben. Das haben die nicht mitgemacht. Und ich denke, Heidegger ist auch einer derjenigen, die zumindest im Gefolge Nietzsches das versuchen, so etwas wie eine Logik, eine Schicksalslogik zu entwickeln. Denn die Logik, das Seinsdenken, das Seinsgeschichtliche ist ja vorzüglich bei Heidegger eines, das der Vergessen und Verlieren des Seins. Die Seinsvergessenheitsgeschichte wird von Heidegger gedacht, gerade weil sie nicht eine des bloßen Anwesens ist, sondern die Dialektik von Anwesenheit und Abwesenheit ist auch hier immer das Thema. Diese Fragen, meine Damen und Herren, und wie sie zu stellen sind, nicht nur theologisch, sondern auch philosophisch, und wie sie bereits als Fragen gestellt werden, sind entscheidend nun, wie ich meine, für eine nachmetaphysische, theologische Heilsdramatik. Die These, und mehr als eine These kann es nicht sein, ist nun die, dass es möglich ist, eine christliche Heilsdramatik zu entwickeln, in der die Gehalte der christlichen Botschaft genuin aufgenommen sind und verständlich zur Mitteilung kommen. Eine solche Heilsdramatik kann philosophisch reflektiert werden und hat eine ihr eigentümliche Logik, und zwar eine andere Logik als die der überlieferten Metaphysik. Sie hat eine andere Art der Wirklichkeit, der Geschichts-, der Gottes- und Heilsverständigung. Wenn ich nun sage hier Heilsdramatik, dann ist auch mit dem Wort Drama, Drama, angedeutet, dass eine Art andere Art von Handlung und Denken exponiert wird. Dazu möchte ich, wenn es erlaubt ist, noch eine kurze historische Bemerkung machen. Wir kennen alle die großen und unterscheidenden Begriffe, die von Aristoteles her die ganze europäische Geschichte bestimmen, die heißen Theoria und Praxis. Theoria hieß bei Aristoteles nicht das, was neuzeitlich Theorie geworden ist, da war Theorie immer nur grau, sagt Kant, und Goethe sagt, grau ist alle Theorie, grün ist allein des Lebens goldener Baum. Die Theoria war bei Aristoteles ein Ausdruck oder ein Begriff für das festliche Beisammensein des Sehens und Gesehenwerdens. In Theoria steckt Theater und Horan, ein Sehen und Gesehenwerden, ein doppeltes Sehen. Das ist der alte kultisch-politische Begriff von Theoria, den Aristoteles übernimmt. Und deshalb kann Aristoteles sagen, in der Theoria dieser Art liege die höchste Eudaimonia. Das höchste menschliche Glück, ja sogar die Glückseligkeit. Das würden wir und besonders die Italiener nicht sagen, nicht wahr, dass in der Theorie das höchste menschliche Glück liegt. Sie würden sagen, die Theorie, das ist doch eher grau, nicht wahr. Man muss ins Praktische kommen und ins Leben. Natürlich, die Frage ist nur, in welches Leben. Die Praxis ist so rosig auch nicht, wie man sieht. Denn die Praxis wurde in der Neuzeit vor allem zur Produktion und zum Machen und zum Herstellen. Wer in der Herstellung befasst ist und in der Produktion, weiß, dass Praxis auch nicht so beseligend ist. Also, ich sage, die Verwandlung dieser Begriffe, einerseits möchte ich betonen und andererseits sagen, sie hatten andere Ursprünge. Der Ursprung der Theorie wurde in der christlichen Geschichte beibehalten in der Tradition der Contemplatio und der Meditatio. Und das war dann in den Klöstern organisiert. Es war die Theorie als Visio, sogar als Visio Beatifica. Von einer solchen Visio her ist natürlich ein anderes Verständnis von Welt und Gott möglich, als von einem bloßen Vernunftverständnis. Das ist das eine. Das andere ist, dass Aristoteles Praxis verstanden hat als das Handeln um seiner selbst willen. Dieses ist für die christliche Glaubensinterpretation auch sehr wichtig. Denn die christliche Glaubensinterpretation hat Heidegger recht, aber Nietzsche hat es aufgezeigt und Hegel hat es aufgezeigt und Marx hat es aufgezeigt, ist der ewige Dienst. Der Dienst ist überhaupt das Grundverhältnis des Menschen zu Gott. Wozu sind wir auf Erden, heißt es im Katechismus, um Gott zu dienen. Wenn man dieses Dienst, und dann kommt hintenrum heraus natürlich Dienst gleich Herrschaft, aber wenn man dieses Dienstverhältnis bloß als Dienstverhältnis begreift, sondern nirgendwo zeigen kann, wo das, jetzt sage ich es aristotelisch, das worum seiner selbst willen, das seiner selbst willen des Lebens liegt. Und zwar nicht nur des menschlichen Lebens, auch des tierischen, des pflanzlichen, des Kosmos. Dann ist der Kosmos fundamental entfremdet und hingeordnet auf eine Fremdinstanz, für die er da zu sein hat. Dann sind Kinder nur dazu da, dass sie ihren Eltern gehorsam sind. Und diese sind wieder nur dazu da, dass sie ihren Eltern gehorsam sind. Und die Menschheit insgesamt ist dazu da, dass sie dient. Und sei es einem Gott. Man müsste von Gott her sagen, Gott wird sich das verbieten, also eine solche Sklaven- und Diensthaltergesellschaft als seine Anbeter zu wünschen. Kein freier Mensch will das, so etwas. Schon gar nicht in offener Liebe möchte er solche Dienstunterwerfungen. Aber christlich scheint das ganz unproblematisch gewesen zu sein. Welch ein Gott, kann man da nur sagen. Wie unterscheidet er sich eigentlich von einem üblen Tyrannen? Der will das. Sei es aus Angst und sei es in Zwang, dass da gedient wird und gehorcht wird. Ein Gott, schon gar nicht ein Gott mit Heideck zu reden, von dem man tanzen, lachen und singen kann, aus eigener voller Seele, ist das nicht. Von daher versteht man mal das heideckische Wort. Angesichts dieses Ens Realissimum, metaphysischer Art, kann man weder beten, noch tanzen, noch singen, noch lachen. Es vergeht einem alles. Und der Todernst des Dauerdienstes ist das Grundritual des Lebens. Dies hat die Verbiesterung, Vermagerung, Entblutung von Christen bedeutet. Und man kann nur fragen, woher das nun wohl möglich überhaupt war. Der Punkt, den es hier geht, ist dieser zu zeigen, wo und wie gibt es denn in der Tat ein um seiner selbst willen. Was man ja christlich auch sagen kann, dass es um die Freiheit des Menschen ging. Das war im aristotelischen Begriff der Praxis noch enthalten und seine höchste Praxis war in der Tat die, die um ihrer selbst willen geschieht. Das kindliche Spiel, die Liebe, dient auch nicht nur, ja sogar die Polis ist die beste, die diese Art des um seiner selbst willen an sich hat. Und das nennt Aristoteles, besonders die hier anwesenden Italiener werden das gut verstehen, nennt Aristoteles das gute Leben. Das ist das gute Leben. Das gute Leben, das nicht nur in Dienst aufgeht, sondern um seiner selbst sich am Leben zu freuen, in der Lage ist. Gegenüber diesen beiden Begriffen, die in der europäischen Geschichte ihre Abwandlung hatten, gibt es aber nun noch bei Platon und nicht mehr bei Aristoteles einen anderen Begriff des Handelns. Beides meint schon Handeln. Theorien ist Handeln, nicht nur Theorie. Im Sinne des Reflektierens ist das geistig tätig sein. Theorien ist Handeln und Praxis ist auch Handeln. Und gegenüber diesen beiden wesentlichen Handlungsbegriffen bei Aristoteles gibt es noch einen anderen Handlungsbegriff, der ist vorsokratischer, vorplatonischer, eben auch dichterischer Art. Und diesen Begriff kennen wir alle in seinem Substantiv als Drama. Das heißt, es ist ein altes griechisch-dorisches Wort und heißt Dran. Dran heißt auch Handeln. Und dieses Dran, darum geht es noch dem Platon. Darum geht es einem Hesiod, einem Homer. Das hat etwas zu tun mit dem Handeln, worum es in der Bibel auch geht. Es ist nämlich das ein Erzählhandeln. Und dieses Erzählhandeln meinte, dass es Erzählungen gab, nicht nur so einfach, so aus bloßer Erzähllust, sondern solches Erzählhandeln war wesentlich zur Stiftung von Heimat. Die Polisgründungen in der Antike, die Städtegründungen, wurden nicht am Reißbrett entworfen und dann realisiert, sondern aus Erzählhandlungen, bestimmten überlieferten Erzählgeschichtszusammenhängen wurde Rom gegründet, wurde Athen gegründet, wurden andere Städte gegründet und ohne diese Erzählhandlung war dem Menschen ein Ort nehmen und ein Heimat nehmen nicht möglich. Diese Erzählhandlungsweisen waren also wirklichkeitsbildender, ja sogar weltbildender Art. Sie haben Welt gebildet. Die Erzählhandlungen wurden nun aber von ihrem, wie wir heute sagen würden, epischen Charakter dahingehend verwandelt, dass die Dramatiker der Griechen Erzählhandlungen als Mitteilungshandlungen ganz besonderer Art entwickelt haben, die wir überliefert haben als die klassischen Tragödien. Und auch diese klassischen Tragödien hatten nicht den Sinn, ein schönes bürgerliches Trauerspiel aufzuführen, damit alle recht Mitleid haben können und ein wenig weinen und Anteil nehmen können, sondern das war dazu da, um die Geschichte der Polis aus ihren Nöten, Schmerzen, Konflikten zur Gegenwart zu bringen und Ereignis werden zu lassen. Ereignis also wird durch ein Handeln. Und das Handeln ist nicht das Pratter in die Praxis. Und das Handeln ist nicht einfach das Theorien, die Erkenntnis, Tätigkeit, sondern das Handeln ist ein Mitteilungshandeln, in dem das gesagt wird, was ist. Und indem das gesagt wird, was ist, kommt es zur Erscheinung und zur Verwandlung. Und dieses Sagen, was ist, und im Sagen Welt zu bilden und leben und zu eröffnen, das war dramatische Tradition, die Platon aufnimmt in seinen Dialogen, in denen es nämlich um diese ganzen Themen auch geht. Überhaupt nicht nur um die letzten Prinzipien des Seins, sondern die Frage des Sokrates, die Frage der Schuld nach dem Verhältnis von Tod und Leben, von Tod und dauerndem präsentischem Leben. Diese ganzen Fragen, die ich eben angeschnitten habe, durchwalten ja das platonische Werk. Es ist nur eine remetaphysizierende Lesart von Platon, das alles nicht mehr wahrzunehmen und zu meinen, das sind so die historischen Zufälligkeiten, die der aus welchen Gründen auch immer noch so berichtet, aber eigentlich ginge es nur um das wahre, schöne und gute und die Letztideen. Aber dieses alles sei also gewissermaßen eine Dekoration, sodass gewisse Systematiker Platon ja auch gar nicht lesen können, weil sie sagen, wo kommt es nun endlich zum systematischen Zusammenhang? Der Rest ist ja doch alles nur Pipapo, Vorläufiges und Umläufiges. Diese Tradition, meine Damen und Herren, die bei Platon, meine ich, noch lebendig ist, und das sieht meines Erachtens Heidegger schlecht, ist eine Frage nicht nur letzter Seinserschließungen, Wahrheitserschließung, sondern auch eine Frage der Mitteilung, Darstellung und Verkörperung. Und hier, meine ich, hat Heidegger, sage ich jetzt aber nur als These, seine fundamentalistischen Defizite. Er war selbst zu entkörpert, in einer zu dürftigen Zeit lebend, als dass er zu dieser Darstellungslust, zu dieser Mitteilungsverkörperung die Kraft gehabt hätte, die noch bei diesen Griechen vorhanden war und um die sich ja Nietzsche, deshalb liest er sich ganz anders bemüht hat. Nun, meine Damen und Herren, ich bin nicht der Erste, der dieses herausarbeitet, sondern dies können Sie bei Nietzsche nachlesen, warum er denn die Komödie und die Tragödie für das Denken für wichtig hielt, weil es das Platon auch schon hatte. Platon sagt in den Nomoi, meine Philosophie ist nichts anderes als die verwandelte Tragödie, nämlich jene, die den Vernunftlogos kennt und nicht mehr nur mythisch erzählt, aber sie ist eine transformierte Tragödie. Das wollte Hegel, darum ist für Hegel die griechische Tragödie so wichtig, aber auch die Komödie. Und für Nietzsche ist die Komödie so wichtig, darum kommt er zu einem Konzept der fröhlichen Wissenschaft. Die fröhliche Wissenschaft, also jene Wissenschaft, die etwas mit der Fröhlichkeit zu tun hat, ist metaphysisch gesehen absolut ein Unding. Metaphysisch gesehen ist eine Erkenntnis wahr oder falsch. Schluss. Sie ist allenfalls noch nützlich, vielleicht noch gut. Aber Fröhlichkeit, das ist so, wie wenn man Feuer und Wasser zusammenbringt. Das hat mit der Erkenntnisqualität oder dem Erkenntnisgegenstand nichts zu tun. Nietzsche entwickelt deshalb die Gaia Scienza. Nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil er sagt, zur Scienza gehört die Fröhlichkeit. Und das gehört zusammen. Diese Art Zusammengehörigkeit ist für eine metaphysische Welt, Lebens- und Handlungskonzeption schlichtweg unbegreiflich. Für eine christliche Lebenskonzeption ist es aber sehr wohl sehr wichtig. Und ich denke, dass also der Heidegger einer derjenigen ist, der dann nun im Anschluss daran das Seine daraus macht. Heilsdramatik, und das wollte ich jetzt also eigentlich nur erklären, heißt dieses, dass man das Heil weder nur metaphysisch denkt, noch nur vernünftig, sondern aus einem Mitteilungs- und Lebensverhältnis und Zusammenhang heraus, in der alle diese angesprochenen Themen zur Gegenwart kommen können und in der auch so etwas möglich wird, wie ein Verständnis dessen, was man symbolisch das Verhältnis von Kreuz und Auferstehung nennen kann. Wird aber das Kreuz völlig jenseits alles Verstehens und aller Logik gesetzt, dann wird das Kreuz im Grunde ein Repressionssymbol, wie es ist ja auch christlich geworden ist. Nicht nur ein Symbol der Verheißung, sondern ein Symbol der völkischen Unterdrückung. Und macht man die Auferstehung ohne Kreuz und Kreuz ohne Auferstehung, wird die Auferstehung zu einem bloßen Himmelsblick, der realitätslos und wirkungslos bleibt. Das alles haben wir in der europäischen und auch in der Theologiegeschichte hinter uns. Und ich denke, das liegt an solchen grundlegenden, also Ausklammerungen des Denkens, des Handelns, der Achten des Handelns, wie sie schon einmal da waren, wie sie insbesondere bei den Vorsokratikern da waren. In diesem Sinne meine ich, könnte man eine Heilsdramatik entwickeln, und Urs von Balthasar hat das ja auf seine Weise versucht, Theodramatik nennt er das, eines Lebenshandlungsdenkens und seiner Mitteilungen, also nicht nur der Theoria und Praxis, sondern des Dran, und daraus ein christliches Denken vermitteln. Die Angebote und Quellen in der europäischen Geschichte sind da. Ich meine aber, dass diese Quellen außerhalb der Metaphysik liegen, wie sie eben seit dem hohen Mittelalter und dann besonders in der Neuzeit als die besonders christliche entwickelt worden ist. Und diese Überlieferungen neu zu erschließen, meine ich, war ja das, was Heideggers philosophiehistorische, interpretatorische Arbeit versucht hat und was seine Verwindung der Metaphysik vorbereiten wollte. Aus solchen Zusammenhängen lässt sich meines Erachtens eine nachmetaphysisch-christliche Heilsdramatik in Philosophie und in Theologie entwickeln. Ringraziamo vivissimamente il professor Simons per la sua relazione così vivace, così informata e così profonda. Perciò insomma, la relazione ha tenuto fede pienamente alle promesse, anzi le ha superate almeno per... Eppure io stimavo molto il professor Simons, ecco, quindi la relazione è stata veramente molto bella e molto affascinante. Grazie infinite.